مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. Ich begrüße euch alle wieder zum Vortrag, zum Fiqh-Vortrag. Das war die Khutbatul Haja. Das hat unser Prophet sallallahu alaihi wasallam vor jeder Rede oder Ansprache gehalten. Und wir sprechen heute über zwei Themen. Und das trifft sich heute eigentlich sehr gut auch, dass die Themen kurz gefasst sind, dass wir heute nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen werden. Ich wollte eigentlich nämlich auch das Thema über die Socken streichen, auch mit reinnehmen, aber das ist zu lang, deswegen wird das ein extra Unterricht sein. Und deswegen werden wir heute nur den Ghusl und At-Tayammum besprechen, sodass wir dann genug Zeit haben, vielleicht in einer kleinen Runde hier über andere Sachen zu sprechen, über den Islam im Allgemeinen schon mal zu sprechen. Letztes Mal haben wir die Unreinheiten besprochen, danach wie man die Unreinheiten entfernt. Worauf sind wir dann weiter eingegangen? Ghusl haben wir nicht gemacht. Ghusl machen wir heute. Aber die, genau, die Auslöscher des Wudu. Die Auslöscher. Auch wie man Wudu durchnimmt. Ja, auch wie man Wudu durchnimmt und die Auslöscher des Wudu. Heute kommen wir zu der Ganzkörperwaschung. Ghusl. Ghusl bedeutet in der Scharia, dass man Wasser über den ganzen Körper fließen lässt, beziehungsweise den ganzen Körper damit benässt und dabei die Körperteile mit der Hand wäscht. Manchmal ist es Pflicht, manche Teile zu waschen, und manchmal ist es Sunna. Zunächst einmal, wann ist Ghusl Pflicht? Wann ist die Ganzkörperwaschung im Islam Pflicht? Denn es kann sein, dass man die Ganzkörperwaschung vornehmen muss. Wenn man das nicht macht, so sind die Gebete ungültig und andere Sachen sind auch verboten. Wenn man zum Beispiel im Janaba-Zustand, im Zustand der großen Unreinheit ist, ist es verboten, auch den Mushaf zu berühren und all solche Sachen. Deswegen ist es dann, damit man daraus rauskommt, aus dieser Situation, muss man die Ganzkörperwaschung vollziehen. Wann ist der Ghusl Pflicht? Es gibt hier große Ikhtilaf bei vielen Punkten, aber Ijma auf jeden Fall, also Konsens bei den Gelehrten und bei den Salaf, wann Ghusl Pflicht ist, ist, wenn Sperma durch Geschlechtsverkehr oder Lust austritt. Da ist Ijma drauf. Also da gibt es kein Ikhtilaf, ob jetzt Ghusl Pflicht ist oder nicht. Da ist Ijma drauf, wenn Sperma durch Geschlechtsverkehr oder Lust austritt. Hierzu ist auch anzumerken, dass wenn man Geschlechtsverkehr hat und man nicht, wenn der Mann nicht seinen Orgasmus bekommt, das heißt, wenn kein Geschlechtsverkehr, wenn kein Sperma austritt, ist der Ghusl trotzdem Pflicht. Wenn man Geschlechtsverkehr hat, ist der Ghusl Pflicht. Zweitens, wenn man über etwas nachdenkt, was dazu führt, wenn man also sich in Gedanken vertieft und somit dann durch diese Gedanken Sperma austritt, ist auch der Ghusl wieder Pflicht. Ja? Durch Lust oder solche Sachen, was man sich dann halt vorstellt, ist dann Ghusl Pflicht. Die dritte Sache, wenn jemand aufwacht aus seinem Schlaf und findet Spuren vor, entweder nass oder trocken, und findet Spuren vor von Sperma, so ist es Pflicht für ihn, Ghusl zu nehmen, die Ganzkörperwaschung. Wie man die Ganzkörperwaschung vollzieht, werden wir gleich inshallah besprechen. Also feuchter Traum. Feuchter Traum, genau. Und das ist auch für die Frau Pflicht. Wenn sie Flüssigkeit vorfindet, was nicht jetzt durch Menstruation oder sowas ist, wenn sie durch einen feuchten Traum Flüssigkeit bei sich vorfindet, egal ob nass oder trocken, so ist die Ganzkörperwaschung Pflicht. Die zweite Sache, wo Ijma drauf ist, das heißt, wo sich alle Gelehrten einig sind, also diese Wörter Ijma haben wir so oft wiederholt, ihr müsst wissen jetzt, was das ist. Ja, das heißt Konsens bei den Gelehrten. Das heißt, alle Gelehrten sind dieser Meinung. Es gibt niemanden, der sagt, das ist anders. Also wir sprechen von Ahlus Sunnah, nicht Ahle Bidah. Die zweite Sache ist, Ijma, da ist Ijma drauf, wenn die Geschlechtsteile sich berühren. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wenn die beiden Beschnittenen sich berühren, so vollzieht der Wusu. Und die beiden Beschnittenen sind bei dem Mann sein Geschlechtsteil und bei der Frau. Bei der Frau wissen wir, dass es Sunnah ist, sich beschneiden zu lassen. Und auch nur, wie ich weiß, in den warmen Gebieten, weil dort die Geschlechtsteile der Frau ausgereifter sind als beim Mann. Im Allgemeinen sprechen wir jetzt. Und beim Mann ist es Pflicht, egal, warme, kalte Gebiete, egal wo. Was damit gemeint ist, dass sich die beiden Beschnittenen berühren, ist, wenn die beiden Geschlechtsteile von Mann und Frau sich berühren. Es muss auch nicht der Geschlechtsverkehr stattfinden. Und die Gelehrten haben gesagt, wenn die Spitze des Mannes bei der Frau im Geschlechtsteil nicht mehr zu sehen ist, dann reicht es aus, dass man Ghusl nehmen muss. Die dritte Sache, worauf Ijma ist, ist die Menstruation der Frau. Wenn die Menstruationsblutung der Frau fertig ist, also ihre normale Periode, dann muss sie Ghusl nehmen. Und während dieser Zeit sind viele Sachen für die Frau verboten und für den Mann auch mit der Frau. Er darf mit ihr keinen Geschlechtsverkehr haben und viele Sachen für die Frau. Sie darf nicht in der Moschee sitzen und. Aber die Frauen wissen das besser und die sind eigentlich über diese Sachen besser informiert. Wir werden jetzt hier drauf nicht eingehen. Keine Frauen sind hier. Wenn das jemand wissen will, so kann er auf uns zukommen und dann fragen. Was hier zu sagen ist bei der Menstruation ist, es gibt Istihada. Das ist nicht das Menstruationsblut der Frau, sondern das ist etwas anderes als Menstruationsblut. Das ist Flüssigkeit, die außerhalb der Periode, außerhalb der normalen Periode bei der Frau austritt. So soll sie, wenn sie es kann, es ist besser für sie, dass sie dann für jedes Gebet Ghusl macht. Es ist besser, Pflicht nicht, es ist besser. Aber es ist Pflicht, dass sie vor jedem Gebet dann Wudu macht. Normalen Abdest vollzieht. Das ist Pflicht für sie. Das ist das gleiche für sie dann, wie bei normalen Unreinheiten, wie Urin. Da muss sie dann einfach drauf achten. Wenn es austritt, muss sie jedes Mal Wudu nehmen. Darauf muss sie achten, für jedes Gebet. Und wenn sie den Wudu macht, soll sie halt erst gucken, ob es Flüssigkeit dort ist, also Blut. Aber das andere ist Blut, das ist dünner. Sieht wie normales Blut aus. Menstruationsblut ist dicker. Und mehr dunkel, also dunkelrot richtig, hat auch einen anderen Geruch, ja. Und dieses Blut hat diesen Geruch nicht, ist dünner, sieht wie normales Blut aus. Das soll sie wegmachen und dann soll sie Baumwolle dorthin tun, weil der Prophet ﷺ hat in einem Hadith so eine Frau angeordnet, das zu machen, dass sie Baumwolle, ein Stück Baumwolle dorthin tut. Dann hat sie gesagt, aber was, wenn es nicht reicht? Damit wollte sie halt sagen, dass sie viel diese Istihada. Dann hat er gesagt, dann mach ein Kleidungsstück dorthin. Dann hat sie gesagt, was, wenn das nicht reicht? Dann hat er gesagt, dann binde das richtig fest so und vollzieh dann dein Wudu und bete. Auch wenn dann Blut auf deinen Gebetsplatz fällt, vollzieh das Gebet. Ja, das ist Beweis für uns genug, weil das eine Anweisung vom Propheten. Auf jeden Fall soll sie das dann wegmachen und dann Baumwolle dementsprechend so viel hintun. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Soll sie dann dementsprechend so viel hintun, wie viel Blut sie halt hat. Wenn sie wenig hat, macht sie ein Stück Baumwolle. Wenn sie mehr hat, macht sie mehr und so weiter. Die dritte Sache ist Nifas. Die vierte Sache ist Nifas. Das ist Wochenbett. Wochenbett der Frau. Das bedeutet, wenn eine Frau nach der Entbindung hat die Frau dieses Wochenbett. Das ist kein Menstruationsblut und das ist kein Istihada. Aber das ist etwas, wo sie in dieser Zeit nicht beten kann, nicht fasten kann und all diese Sachen. Wenn dieses Blut weg ist, ja, dieses Nifasblut weg ist, oder wenn sie aus diesem Zustand weg ist, dann muss sie Ghusl nehmen. Die höchste Dauer des Nifas, die längste Dauer des Nifas ist 40 Tage. 40 Tage. Ein Minimum gibt es nicht. Ja? Sheikh bin Bas, rahimullah, sagte, es gibt kein Minimum, sinngemäß jetzt, es gibt kein Minimum. Wenn es nach 20 Tagen vorbei ist, der Nifas, so soll sie Ghusl vollziehen und der Mann kann wieder mit ihr Geschlechtsverkehr haben, sie kann wieder beten, fasten, in die Moschee gehen und all diese Sachen machen. Jetzt, die Sachen, wo kein Ijma drauf ist, aber wo es Mustahab ist. dass man erwünscht, wo es erwünscht ist, dass man Ghusl macht, ja? Wenn einer tot ist, dort ist eigentlich fast Ijma drauf, ja, fast Ijma drauf, dass die Leute für ihn Ghusl machen müssen. Also jetzt ein Bruder oder eine Schwester aus der islamischen Gemeinde stirbt, so muss die islamische Gemeinde, das ist Fard Kifaya, das heißt Pflicht auf die Muslime, auf eine Gruppe der Muslime, ja, dass ein Teil der Muslime das macht, das heißt, dass sie ihn, die Ganzkörperwaschung bei ihm vollziehen, bei dem toten Leichnam, dass sie die Ganzkörperwaschung vollziehen, so sind die anderen Muslime von dieser Pflicht aufgehoben. Wenn sie es nicht machen, wenn keiner von den Muslimen den wäscht, zum Beispiel sie hat mit ihm Streit oder so, und sie sagen, den waschen wir nicht, so ist auf alle Muslime Sünde darum. Deswegen müssen wir, wenn einer tot ist, müssen wir bei ihm Ghusl machen. Da ist fast Ijma drauf, aber ist kein Ijma, gibt es Ikhtilat trotzdem. Aber da ist eigentlich so gut wie Ijma drauf. Ja, also man soll vor der Janaza halt diesen Leichnam waschen, ja, den Muslim waschen. Nicht jeden, es gibt spezielle Situationen, wie zum Beispiel bei einem Märtyrer, ja, die werden nicht gewaschen, das ist bekannt. Die sechste Sache, inshallah werden wir das in Kürze erleben, wenn einer den Islam annimmt, vielleicht wenn du, Achim, den Islam annimmst, dann musst du die Ganzkörperwaschung vollziehen. Dann kannst du schon mal heute lernen, wie das geht. Und wir können dir das gerne natürlich auch da zur Seite stehen. Wenn einer den Islam annimmt, so soll er Ghusl machen. Soll er Ganzkörperwaschung machen. Und soll seine Kleider auch waschen. Die siebte Sache ist das Freitagsgebet. Ja, das Freitagsgebet. So sollte man Ghusl vollziehen. So sollte man, es ist höchst empfehlenswert, dort Ghusl zu vollziehen. Und ich habe gesagt, hier ist Ikhtilaf. Ich habe nicht gesagt, man muss nicht. Ja? Man muss nicht. Und die Mehrheit der Gelehrten ist der Meinung. Nein, ich sehe. Wegen dem Duschen meinst du jetzt Ikhtilaf? Bitte? Meinst du jetzt wegen dem Duschen Ikhtilaf? Ja, wegen dem? Wegen dem Freitagsduschen Ikhtilaf meinst du oder deswegen meinst du jetzt? Freitagsgebet. Achso. Wegen Jumu'ah. Vor Jumu'ah. Vor Jumu'ah soll man Ghusl machen. Ja, ich meine, deswegen meinst du jetzt Pflicht oder Ikhtilaf? Ja, das ist der Ikhtilaf. Ob es Pflicht ist oder ob es Sunnah ist, Mustahab. Ja, es gibt ja, natürlich gibt es Leute, die sagen, es ist Wajib. Und wir sagen nicht, ich habe jetzt gesagt, das ist jetzt die Sachen, wo Ikhtilaf ist. Ich habe nicht gesagt, das ist nur Sunnah oder das ist schwächer. Und was heißt nur, in Anführungsstrichen. Oder es ist Wajib. Ich habe gesagt, hier ist Ikhtilaf. Und dass wir empfehlen, dem Ikhtilaf aus dem Weg zu gehen und diese Sachen zu machen. Ja, wir sagen nicht. War nicht sowieso, wenn du Wajib und Farz ist, ja, ein Unterschied. Weil in der Zucker ist so. Farz ist was anderes, Wajib ist was anderes. Wajib ist, was wir Mustahab nennen, so, was er dringend empfohlen, ist in der Hanifi-Messe Wajib. Weißt du, meine? Und Farz ist das, muss, wenn du das nicht machst, bist du Sünder. Aber nur bei Hanifi-Messe ist das. Das ist das Einzige, dieser Unterschied. Und um diesen Sachen aus dem Weg zu gehen, sagen wir natürlich immer machen, wo es halt empfehlenswert ist. Also, wenn einer stirbt, dann sagen wir nicht, ja, da ist Ikhtilaf und wir begraben ihn einfach. Wir machen für ihn Ghusl. Achtens, die zwei Festtage, die zwei Eid, dass man vor dem Gebet Ghusl macht. Vor diesen zwei Eid machen wir kurz Ghusl. Kurz, Frage zu Juma. Genau vor dem Gebet von Juma, also zwischen Fars, zwischen Fajr und Juma-Gebet, oder kann man noch vor Fajr? Also nach Aksham von Freitag. Genau. Das ist ja eigentlich der Freitag. Ja. Das ist ja der Islam. Soweit ich weiß. Normalerweise es gibt so Dinge, zum Beispiel in türkischen Traditionen ist normal nach Donnerstag, Türken. Nach Donnerstagabend, wenn dort dieser Maghrib vorbei ist, die meisten machen da für Juma schon Ghusl. Aber das Beste, was ich weiß, das Beste ist, was man am meisten nah an Juma. So nah wie möglich an Juma sollst du dich waschen. Damit du mit dieser auch reine Gebet kommst. Das ist das Beste. Das Beste. Das ist der Lied, das muss ich nachschauen. Habe ich jetzt nicht geguckt. Auf jeden Fall, so wie ich das weiß. Hallo Adam, natürlich, wenn ihr den Beweis dazu gebt. Ich würde auch das vor Dings machen. Davor so. Die neunte Sache, der einen Toten gewaschen hat. Zum Beispiel, wir haben Ghusl bei einer Person gemacht. Zwei, drei Brüder haben einen Leichnam, einen Toten gewaschen. So sollen sie auch Ghusl machen. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam das in einem bekannten Hadith gesagt hat, dass man das dann machen soll. Zehntens, wenn man in den Ihram-Zustand eintritt für Umrah und Hajj, Aber das ist bekannt. Man fährt dort mit der Gruppe, mit dem Bus, und die bleiben dort stehen an diesen Miqat, an diesen Grenzen. Und dann vollzieht man die Ganzkörperwaschung, da sind Duschen. Also das machen alle. Das kann man eigentlich vor dem Ihram, ja. Bevor man da, wenn man also Muslim wird, dass man Ghusl macht. Das kann man eigentlich so nicht falsch machen. Man hält da an und dort gibt es diese Anlagen und dann vollzieht man diese Sachen. Dann gibt es extra noch einmal, wenn man nur in Mekka eintritt, gibt es auch empfehlenswert, das zu machen, wenn man in Mekka eintritt. Zwölftens, wenn man ohnmächtig war und dann wieder bei Verstand ist, wenn man wieder wach ist, muss man auf jeden Fall Wudu vollziehen, wenn man betet. Das ist Muss, weil das ein Auslöscher von Wudu. Aber Ghusl ist empfehlenswert, dass man Ghusl vollzieht. Weil, warum? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das selber gemacht, als er krank war, kurz vor seinem Tod, als Abu Bakr radiallahu anhu immer beauftragt hat zu beten, ist er ohnmächtig geworden, ja, vor seiner Krankheit, und er hat nach Wasser gefragt, um Ghusl zu vollziehen. Das steht in den beiden Sahihain. Jetzt kommen wir zu der Durchführung der Ganzkörperwaschung. Ja. Abtunigkeit vom Islam und wieder zurückkommt. Murtad, ah ja, das habe ich vergessen. Und noch eine Sache, genau, wenn einer Murtad geworden ist, so sollte man auch wieder, aber ist ja, eigentlich, wir haben ja gesagt, wenn einer in den Islam eintritt, das schließt ja das mit ein. Wenn er Murtad geworden ist, wieder in den Islam mit eintritt, so soll er Ghusl machen. Und wenn einer Geschlechtsverkehr mit seiner Frau hat und wieder Geschlechtsverkehr haben möchte, soll er Ghusl machen. Soll er Ghusl machen und dann wieder Geschlechtsverkehr mit der Frau haben. Wenn du Juma Geschlechtsverkehr hast mit deiner Frau, musst du einmal dafür Ghusl machen und dann nochmal für Juma extra. Aber das sagt nur Sheikh Al-Albani. Also, das ist seine Meinung, so, die er als einzig dafür hat. Man kann auch nur, man muss auch gar nichts machen. Ne? Aber wir sprechen, was ist das Beste. Also du kannst mit deiner Frau auch sofort wieder Geschlechtsverkehr haben, aber das Beste ist, Ghusl zu machen, dann wieder Geschlechtsverkehr. Und wenn du nochmal, dann wieder und so weiter. Jetzt kommen wir zu der Durchführung der Ganzkörperwaschung. Man muss Wasser über alle Körperteile fließen lassen. Also der ganze Körper muss mit Wasser bedeckt werden. Oder man taucht in Wasser selbst einfach ein, zum Beispiel in einen Fluss oder See oder in eine Wanne oder so. Aber man sollte jetzt nicht extra eine Wanne zu Hause voll machen, weil das viel Wasser verbraucht ist. Aber wenn wir an einem Fluss wohnen oder so, dann ist das kein Problem. Eine Bedingung ist, dass man die Niyya dafür hat, und nicht einfach zum Beispiel jetzt sagt, ah, ich habe geduscht, ich habe Ghusl gemacht. Man muss die Nähe haben, sich von der großen Unreinheit zu waschen. Also Ghusl zu vollziehen, muss man die Nähe haben. Ja, man muss die Absicht haben, das zu machen. Mund und Nase dabei zu waschen, also zu spülen, Mund und Nase. Dort gibt es Ikhtilaf. Aber es ist auf jeden Fall von der Scharia und es ist besser, es zu machen, um diesen Ikhtilaf wieder aus dem Weg zu gehen. Es ist besser, das zu machen, weil wenn du sowieso schon dabei bist, das ist eine Sache von 2 Sekunden vielleicht oder 10 Sekunden, das zu machen. Weil davon wird keiner sterben und du bist dem Ikhtilaf aus dem Weg gegangen. Man sollte, wie sollte man das jetzt machen? Man sollte, bevor man Ghusl macht, den Wudu vollziehen, den Abdest vollziehen, ja, ohne die Füße zu waschen. Das ist zwar nicht, und danach den Ghusl dann machen, das ist zwar nicht Pflicht, aber es ist besser. Es ist besser, das zu machen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat. Nach dem Geschlechtsverkehr? Ne? Nach, wenn man im Janaba-Zustand ist, nach dem Geschlechtsverkehr, ja. Nicht jetzt zum Beispiel, wenn du in Ohnmacht gefallen bist oder so, dann musst du das nicht machen, ne? Okay. Aber das ist, auch wenn du Ghusl machst von der Ohnmacht, so habe ich es jetzt gelesen, dann ist es besser, das so zu machen. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das so gemacht. Es ist Wajib bei Ghusl, dass man seinen ganzen Körper nass macht. Das ist Pflicht, das muss sein. Ja, man darf keine Stelle auslassen. Und man muss die Niyya dabei haben, die Absicht, Ghusl zu machen. Ja, sich von der Unreinheit zu reinigen. Weil wenn man sich einfach duscht, das ist dann nicht der vorgeschriebene Ghusl in der Scharia. Und der vorgeschriebene Ghusl in der Scharia benötigt die richtige Absicht. Sonst wird Ghusl nicht als Ghusl angesehen, wenn man nicht die Absicht dafür hatte. Es ist wünschenswert, wie gesagt, dass man erst Wudu vollzieht, ohne die Füße, und dann den Ghusl. Aber es ist nicht wajib. Es steht in den Sahihain, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Russell so gemacht hat, als er sich von der Janaba reinigen wollte, hat er seine Hand, hat er seine Hände gereinigt, dann mit der rechten Hand hat er auf die linke Wasser gegeben, dann damit hat er seinen Intimbereich gereinigt, dann hat er Wudu vollzogen, ohne die Füße, und dann hat er Russell gemacht. Und das ist dann die beste Art, weil der Prophet hat das so gemacht, das ist dann der vollkommene Russell. Und jetzt könnte man sagen, boah, das ist ja dann voll viel Wasser. Nein, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dafür eine Sa'a, das sind ungefähr 3 Liter Wasser, hat er benutzt. Also mit 3 Liter Wasser die ganze Körperwaschung. Ja, das ist auch umweltfreundlich und das ist auch, wie man das machen sollte. Und nicht wie die Muslime heute in die Dusche und dann beides warm, kalt aufdrehen. Ja, wenn man sich das ausrechnet, mit Sicherheit verbraucht man 50 bis 60 Liter Wasser. Auf jeden Fall. Ja, oder ja, oder so. Ja. Wichtige Punkte, die wir beachten müssen jetzt hier, ist, wenn jemand das so macht, in der Kombination mit Wudu, ja, und danach betet, so gibt es kein Problem darin. Ist kein Problem, dass er dann beten kann. Wenn aber das jemand jetzt so macht und dann danach sein Geschlechtsteil berührt, also mit der direkten Hand ohne eine Barriere, so ist sein Wudu weg. Weil wir haben gesagt, Nawaqidul Wudu, also ein Auslöscher vom Wudu ist, wenn man sein Geschlechtsteil mit der bloßen Hand berührt. Sein Wudu ist weg. Sein Ghusl bleibt. Out of hand, oder? Ja. So, ne? Ja. Ohne Tuch. Ja. Nein, ohne, also wenn dich abtrocknen ist und da nicht dran kommst, ist kein Problem. Aber Haut auf Haut, so ist dein Wudu weg. Aber dein Russel bleibt. Ja, Russel bleibt. Ja, bitte. Zum Russel, hat das eine bestimmte Reihenfolge oder ist das jetzt egal? Ja, du fängst natürlich vom Kopf an. Ne? Ja, ist eine gute Frage, wir haben das nicht. Du fängst vom Kopf an. Aber dazu kommen wir noch, inshallah. Auf jeden Fall, du fängst vom Kopf an. Vom Kopf und dann die rechten Körperteile machst du und dann die linken und bis unten halt hin und das war's. Ja? Aber vorher zum Beispiel, warum der Prophet vorher seinen Intimbereich gereinigt hat, damit du dann nachher nicht nochmal da dann berühren musst, dann bleibt auch der Wudu. Verstehst du? Ja. Du machst das vorher, dann machst du Wudu, dann machst du Wudu. Und dann lässt du das aus, weil da hast du schon gemacht. Und wichtig ist auch der Bauchnabel, dass man mit seinem Finger, weil oft kommt dort kein Wasser dann rein, ne? Dass man all diese Sachen beachtet. Ja, ich habe das jetzt nicht bedacht, weil ich habe das eigentlich als Dings angesehen, aber guter Einwand. Was ich jetzt gesagt habe, das ist wichtig. Der Wudu ist weg, Russel bleibt und man muss für das Gebet dann nochmal Wudu machen, weil man hat kein Wudu. Man hat kein Wudu. Wenn jemand aber jetzt, das ist von der Scharia ist das so, das ist vielleicht nicht mit Logik nachzuvollziehen, aber bei uns gibt es keine Logik, sondern was vorgeschrieben ist. Wenn jemand aber jetzt Ghusl alleine macht, ohne Wudu, direkt von Anfang an, er sagt, ich mache ohne Wudu Ghusl. Aber er macht das mit der Absicht, um sich rituell zu reinigen, und er macht das mit der Absicht, Ghusl, für das Gebet. Und hat kein Wudu gemacht, so, und vorher hat er sich unten auch gereinigt und macht dann Ghusl, so kann er damit beten. Das ist jetzt vielleicht nicht zu verstehen, dass man sagt, da ist das weg, aber das von der Scharia ist das so. Und der Beweis ist, dass die Sahaba, als sie gefragt wurden von den Tabi'in, als sie gefragt wurden, wie habt ihr das, habt ihr nach dem Ghusl, habt ihr dort Wudu gemacht und dann gebetet? Die haben gesagt, nein, wir haben uns von Kopf bis Fuß Ghusl gemacht und das ist ausreichend. Ja. Ohne dann nochmal Wudu. So haben wir gebetet. Also nur der Ghusl. Nur Ghusl, ja. Das reicht aus. Das reicht aus. Aber das ist nicht die beste Methode. Wir haben nicht gesagt, nur weil wir jetzt sagen, das geht so, sagen wir nicht, macht es so. Wir sagen nur, wenn einer so macht, ist okay. Aber besser ist, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Ja? Erst sein Intimbereich, dann Wudu, dann Ghusl. Das ist das Beste. Aber es reicht aus, wenn einer nur Ghusl macht, kann er dann damit beten. Aber das Wichtige ist, er muss die Absicht haben, das auch als Wudu zu benutzen. Dieser Ghusl muss auch wie Wudu sein für ihn. Und für das Gebet. Er muss diese Absicht haben. Wenn er nicht Absicht hat, dann nicht. Wenn er zum Beispiel sagt, ich reinige mich nur von Janaba, nicht fürs Gebet. Er macht das, also im Herzen ist das jetzt so bei ihm gekommen. dann reicht das nicht für, dann kann er damit nicht beten. Aber wenn er jetzt sagt, ich bin im Janaba-Zustand, ich nehme jetzt Ghusl, um danach dann auch damit zu beten, dann reicht das aus. Die zweite Sache, was wir heute ansprechen wollen, ist At-Tayammum. Sprachlich bedeutet das, eine Absicht haben oder einen Wunsch zu haben. Ja? In der Scharia bedeutet At-Tayammum, dass man sich mit sauberer Erde reinigt und mit der entsprechenden Absicht, sich zu reinigen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Sura Ma'ida, Sura 5, Vers 6, O die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, dann wascht euch das Gesicht und die Hände bis zu den Ellenbogen und streicht euch über den Kopf und wascht euch die Füße bis zu den Knöcheln. Und wenn ihr im Zustand der Unreinheit seid, dann reinigt euch. Und wenn ihr krank seid oder auf einer Reise oder jemand von euch vom Abort kommt oder ihr Frauen berührt habt und dann kein Wasser findet, so wendet euch dem guten Erdboden zu und streicht euch damit über das Gesicht und die Hände. Allah will euch keine Bedrängnis auferlegen, sondern er will euch reinigen und seine Gunst an euch vollenden, auf dass ihr dankbar sein möget. Was wichtig ist, ist, dass erstmal Allah subhanahu wa ta'ala von uns will, wie er gesagt hat in seinem noblen Vers, dass wir uns reinigen. Das ist erstmal die erste Sache, dass wir uns reinigen. Und dann sagt er, wie? Mit Wasser, Gesicht, Hände und so weiter. Aber er will uns nichts auferlegen, was für uns schwer ist. Weil der Islam ist eine Religion, die leicht ist. Die ist leicht gemacht und nicht schwer. Und er will von uns nicht in Bedrängnis bringen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen würden, wenn Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hätte, Wudu oder Ghusl, diese beiden Sachen müssen mit Wasser gemacht werden und es gibt keinen anderen Ausweg. Du musst das machen. Und du bist zum Beispiel auf einer Reise und du musst beten noch. Du musst beten. Egal was passiert, du musst beten bis zu deinem Tod. Und du bist auf einer Reise und du hast eine bestimmte Menge Wasser da und Gebet wird ohne Wudu nicht gehen, Tayammum wird es nicht gehen, das wäre eine Bedrängnis. Weil du musst immer Wasser benutzen für Wudu und immer Wasser geht weg für Trinken. Und dann irgendwann stehst du da. Wudu muss sein, ja, und Trinken muss auch sein, sonst stirbst du. Aber Allah subhanahu wa ta'ala macht uns keine Bedrängnis. Und jetzt sehen wir, wie leicht das auch ist. Nicht, dass man sagt, ja, und das ist voll schwer und hier und da. Das ist ganz leicht. Wenn du kein Wasser hast, du kannst ohne Problem einfach Tayammum machen. Ohne viel. Du musst nicht jetzt 10 Kilometer alles absuchen und hin und her. Ja, das ist genau die Ersatzwaschung. So, was ist das jetzt? Allah subhanahu wa ta'ala sagt in den Vers, wenn ihr kein Wasser vorfindet, oder wenn ihr kein Wasser findet, was ist damit gemeint? Es ist kein Wasser da, oder es ist nicht genug Wasser da. Ja, das können verschiedene Fälle sein. Zum Beispiel, ich nenne jetzt einige, da gibt es tausende mehr, aber ich nenne nur einige Beispiele, dass ihr euch da hineinversetzen könnt. Wenn du dieses Wasser benutzen würdest für den Wudu und du hättest nichts mehr danach zu trinken oder weniger zu trinken, das ist eigentlich, du hast eine Menge zum Trinken, ja? Nicht gar nichts. Du hast zum Beispiel eine Menge, das jetzt für Trinken, durch irgendeine Situation. Hier in Deutschland ist das natürlich schwer sich vorzustellen, aber in den Ländern, wo wir herkommen, da ist es ein bisschen anders. Im Dorf oder so, es kann mal Dürre sein, ja, dass wenig Wasser eine Zeit lang da ist. Und dann hat man eine Menge Wasser und das Wasser, was normalerweise kommt, kommt nicht durch irgendwas. Auch wenn man 200-300 Liter Wasser hat, aber das restliche, sonst kommt immer von irgendwo Wasser, kommt auf einmal nicht. Dann kannst du, obwohl du so viel Wasser hast, Tayammum machen. Weil dieses Wasser, wenn du immer für Wudu nehmen willst, fünfmal am Tag, wird weggehen. Aber du musst trinken, das ist wichtig. Und Tayammum gibt es ja, das ist die Ersatzwaschung. Deswegen kannst du einfach Tayammum machen. Oder, wenn du dich damit in Lebensgefahr begeben würdest, wenn du Wasser besorgen musst, von einem Brunnen oder so, aber dadurch, dass du das besorgst, begibst du dich in Lebensgefahr. Zum Beispiel, der Brunnen ist, du musst einen Fluss überqueren und da drin sind Alligatoren und auf der anderen Seite ist der Brunnen, ja, dann begibst du dich in Lebensgefahr, dann lässt du das einfach. Nicht, dass du sagst, irgendwie müssen wir dieses Wasser besorgen, sonst können wir nicht beten. Nein, du kannst Tayammum machen, das war's. Begib dich nicht in Lebensgefahr. In Afrika, ne? Ja, solche Sachen. Ja, oder es kann auch sein, zum Beispiel im Winter, in slawischen Ländern oder so, im Dorf, in einem Brunnen, und das Wasser ist extrem kalt und wir haben keine Möglichkeit, das Wasser zu heizen. Und wenn ich das mit extrem kaltem Wasser mache, so kann ich mir schaden und kann ich mir Krankheiten zuziehen. Und deswegen sogar in diesem Fall, ich habe Wasser, aber das ist extrem kalt, dieses Wasser, und schadet mir, dann kann ich einfach Thermo machen, ohne Problem. Oder das Wasser ist gar nicht erreichbar. Wir sehen Wasser, aber das ist nicht erreichbar durch anderen Grund. Vielleicht nicht Lebensgefahr, aber es ist nicht erreichbar. Dann müssen wir auch nicht versuchen, irgendwie, und dann wieder begibt man sich in Lebensgefahr. Einfach, wir können es nicht erreichen, und dann machen wir Thermo. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns alles leicht gemacht und nicht schwer. Er hat keinem was auferlegt, was er nicht schaffen kann. Wie macht man Tayammum? Und das ist normalerweise eine Sache, was jeder Muslim wissen muss. Weil das gehört zu den fünf Säulen indirekt. Weil das Gebet gehört zu den fünf Säulen. Und alles, was zum Gebet hinführt, gehört auch dazu. Und die Reinigung ist eine Sache, was dazu gehört. Und ich bin mir sicher, dass fast keiner von den Muslimen heutzutage genau weiß, wie man Tayammum macht. Ich bin mir sicher. Ich sage nicht hier, aber ich bin mir sicher, frag 100 Muslime, frag mal, wie geht Thermum, die werden dir das höchstwahrscheinlich nicht sagen können, wie es vernünftig vollzogen wird. Und manche kommen auf komische Ideen oder von selber irgendwas oder versuchen, etwas gut zu machen, ja? Wie zum Beispiel ein Sahabi, Amar ibn Yasir, radiallahu anhu, wusste, es gibt Thermum, aber wusste nicht, wie. Was hat er gemacht? Hat sich in Erde hingelegt und hin und her gerollt, ne? Und hat gedacht, das ist okay. Und dann hat er dem Prophet sallallahu alaihi wasallam davon erzählt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, das hättest du nicht machen müssen. Es wäre ausreichend gewesen, hättest du. Dann hat er das vorgemacht. Und dann hat er gesagt, hättest du das so gemacht. Ja, hat er vorgemacht und dann hat er gesagt, hättest du das so gemacht. Und da steht in den beiden Sahihain. Und einmal sogar ein Sahabi hat sich im Schnee gerollt. Ein anderer Sahabi ist gestorben, der war verletzt am Kopf, ja, und der hätte Thermum machen können, und die haben gesagt, nein, du musst Wudu machen, die anderen Sahabis. Du musst Ghusl machen. Dann ist er gestorben, und der Prophet hat gesagt, ihr habt ihn getötet. Ja. Und warum habt ihr mich gefragt? Weil Fragen ist die, ja. Medizin für Unwissenheit. Ja, guck mal, der hatte Wunde am Kopf, ne? Eine richtige Wunde. Und wenn da Wasser reinkommt, das kann dir schaden, dadurch kannst du sterben. Und dann hat er die Sahabis gefragt, da waren andere, die mehr Wissen hatten als er. Weil wenn er selber schon nicht weiß und fragt, das ist für uns Zeichen, er hat weniger Wissen als die. Und dann wussten die es nicht, dann haben die gesagt, mach Wudu, um sicher zu gehen. Aber damit haben sie ihn getötet, warum? Weil er hat damit dann Wudu gemacht, das hat ihm geschadet. Husu gemacht, und dann hat ihn geschadet. Und der Prophet hat dann gesagt, hätte er Thermum gemacht, das hätte gereicht, und ihr habt ihn umgebracht. Weil die anstatt, die wussten nicht. Die haben gesagt, mach so, aber die wussten nicht. Deswegen. Anstatt, dass sie sagen, ich weiß nicht, Allahu alam, ich weiß nicht, haben die einfach geantwortet, Unwissenheit. Das macht der Prophet, der hat ihn umgebracht. Mit eurer Unwissenheit habt ihr ihn gesagt. Weil ihr hättet warten können und fragen können, aber ihr habt nicht gefragt, sondern ihr habt einen. Nein, nein, nicht mit dem Schlag. Mit der Anordnung, verstehst du? Das ist ein Lehre für uns. Das heißt, wenn wir unwissend sind und jemand uns was fragt, müssen wir sagen, ich weiß nicht, oder fragt einen anderen. Deswegen, das heißt, daraus wollen wir jetzt so sehen, was für eine Verantwortung das ist. Wenn man eine Frage kriegt, wenn man nicht weiß, soll man nicht antworten, soll man sagen, warte. Und das ist keine Erniedrigung. Das ist keine Erniedrigung. Wenn du nicht weißt, das Beste ist, Allahu alam zu sagen. Das ist eine Fetwa. Wie man mal gesagt hat, Allahu alam ist ein Fetwa. Deswegen das. Und, Das ist auch ein Zeichen dafür, dass man diese Pflichtsachen wissen muss. Weil zum Beispiel, wenn etwas eine Sunna ist, ja, und du weißt darüber nicht Bescheid, du kannst einfach lassen. Aber über Gebet und solche Sachen, das sind Pflichtsachen. Das musst du wissen. Wann kann ich Thermum machen, wann nicht. Weil das kannst du nicht lassen, Gebet. Aber Sunna kannst du lassen. Aber das ist auch ein Beweis, du musst über die Pflichtsachen alles Bescheid wissen. Das, was du brauchst, musst du wissen. Weil Essen... Darüber wissen die Muslime auch gut Bescheid. Ja? Das braucht man auch zum Leben. Darüber wissen die auch gut Bescheid, wie man das zubereitet. Aber das, darüber muss man auch Bescheid wissen. Weil das ist auch für uns Leben, Gebet. Ja, und der Prophet sagt halt, es wäre ausreichend gewesen, hättest du es so gemacht. Und, wie hat er es gemacht? Er, sallallahu alaihi wasallam, hat dann die Erde leicht berührt. Ja? Leicht berührt, das bedeutet nicht, dass du dann auf die Erde so draufschlagen musst. Du berührst die Erde ganz leicht. Dann hat er sallallahu alaihi wa sallam den Staub abgepustet. Oder zum Beispiel vielleicht, wenn da so dicke Kieselsteine oder so sind, dann kann es dir auch schaden dann. Hat er das weggemacht. Dann hat er über sein Gesicht, über das komplette Gesicht mit beiden Händen, das ist was anderes, wenn einer einen Arm hat oder gelebt ist ein Arm, dann ist das ausreichend mit einer Hand. Wenn einer beide voll funktionstüchtige Hände hat, mit über sein Gesicht streichen, wie bei Wudu, wir haben die Grenzen gesagt, und dann über die Hände gestrichen, von wo bis wo, vom Handgelenk, über den Handrücken, bis zu den Fingerspitzen. Ja, so, also so und so. Das war's. Das ist der Thema. Auf die Erde, dann guckst du, oder machst du einmal so, oder machst so, über das Gesicht, über die Hände. Und fertig. Es gibt Ikhtilaf zweimal oder einmal, aber die bessere und korrektere Meinung ist einmal. Einmal das zu machen. Und wir sehen vom Koran, dass bei Wudu die Hände anders gereinigt werden. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, dass man sich die Hände und so waschen soll. Dass bei Wudu das anders ist, von wo bis wo und die ganze Hand und nicht nur der Handrücken. Und bei Tayammum, dass das anders ist. Und das ist ein Beweis von uns wieder, dass die Sunna den Koran erklärt. Die Sunna erklärt den Koran. Ohne Sunna, Koran gibt es nicht. Geht nicht. Unmöglich. Weil beides Mal wird gesagt, Reinigung der Hände. Aber einmal ist mit Erde und einmal ist nur der Handrücken und einmal ist komplett mit Wasser und alles. Und nicht, dass man Erde nimmt in den Mund und Nase und solche Sachen. Ja, Allah alim, vielleicht irgendwo. Kann sein, dass es bestimmt schon durchgeführt wurde. Ich bin mir sicher. Die Muslime heutzutage, wenn du wüsstest. Vielleicht bist du ja Muslim, dann wirst du sehen. Aber wir haben auch Vorteile. Darüber werden wir auch sprechen. Ja, das ist ganz wichtig, deswegen an der Sunna festzuhalten. Das ist das Wichtigste, dass wir an der Sunna festhalten und dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam für uns alles erklärt hat. Jetzt, wie wird der Tayammum nochmal durchgeführt? Drei Sachen, man sagt Bismillah. Also man hat erstmal die Absicht, überhaupt Tayammum zu machen, die Ersatzwaschung zu machen, man sagt Bismillah. Dann schlägt man auf die Erde, macht das weg, was dort schadet oder so, auf saubere Erde. Wenn man keine Erde vorfindet, dann geht auch Stein und so weiter. Dann über das Gesicht streichen und über die Hand drücken. Bis zu den Fingerspitzen. Und das ist der Thema. Das war's. Ja, kannst du so wegmachen, abpusten. Das war's. Und das waren die Sachen, was wir heute besprechen. Und das nächste Mal, inshallah, werden wir nur über das Streichen über die Socken sprechen. Weil das ein bisschen länger, ausführlicher. Wie viele Sahabis haben das überliefert? Weil dort gibt es heutzutage große Probleme, dass sogar manche Muslime nicht hinter anderen beten wollen und so weiter. Ja. Und wenn es Fragen gibt, dann könnt ihr fragen, was wir beantworten können. Bitte? Ja, das liegt daran, dass viele Muslime heutzutage, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat das auch in einer Überlieferung gesagt, dass sich die Muslime spalten werden, so wie sich die Christen gespalten haben, so wie sich die Juden auch gespalten haben, dass sich auch die Muslime spalten. Weil unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist nicht mehr am Leben. Und jeder folgt seiner Meinung und nicht das, was er folgen muss, weil der Prophet